Dialoge Seite 161. Ich sehe die Möglichkeit, einer gewissen Anzahl dieser Gesellschaften eine Art gesetzliche Lebensberechtigung zuzuerkennen oder vielmehr alle in einer einzigen zu vereinigen, deren obersten Leiter ich ernennen werde. Dadurch werde ich die verschiedenen revolutionären Elemente des Landes in meiner Hand halten. Die Leute, aus denen sich diese Gesellschaften zusammensetzen, gehören allen Nationen, Klassen und Ständen an. Ich werde über die dunkelsten Intrigen der Politik im Laufenden gehalten sein. Das wird gewissermaßen eine Ergänzung meiner Polizei sein, von der ich gleich sprechen werde.